Die deutschen Brüder Freimaurer werden sich nun wohl oder übel die Frage vorlegen müssen, ob sie dieses Eingeständnis als vollen Beweis gelten lassen wollen und welche Folgerungen sie daraus zu ziehen gedenken. Sollten sie aber stillschweigend darüber hinweggleiten, so wird jeder Deutsche wissen, wofür man die angeblich unpolitischen deutschen Freimaurer in Hinkunft zu halten und demnach auch zu behandeln hat. Mit den bloßen Klagen über den Gewaltfrieden ist niemandem gedient. Wem nützte es, wenn der Verein Deutscher Freimaurer jüngst ein Rundschreiben erließ, worin es in herzbewegenden Worten heißt, uns droht Vernichtung, wahnwitzige Machthaber der Welt wollen uns einen Frieden aufzwingen, an dem wir zugrunde gehen sollen. Was nützt es, wenn die Großloge von Wien einen Notschrei ausstößt und den Friedensvertrag ein Todesurteil nennt? Was nützt die Feststellung des Bruders Dr. Herbacek, dass der Stein der Scharfrichter von Paris, die kein Herz haben, nicht zu erweichen ist? Was hat es für einen Sinn, wenn Bruder Julius Norden, der bis zum Kriegsausbruch in London lebte und in einer dortigen Loge arbeitete, den Pro-Großmeister der Großloge von England, Lord Ampthill, in einem Schreiben geradezu anwinselt, er möge beim Großmeister, dem Bruder Herzog von Kanau, und dessen Neffen, dem König Georg, vorstellig werden, damit sie auf den Abschluss eines Rechtsfriedens hinwirken. Dazu ist es zu spät. Die ungarischen Freimaurer haben aus selbstsüchtigen Gründen den Vernichtungswillen der Feinde gestärkt, die deutschen Freimaurer den Siegeswillen des deutschen Volkes gelähmt und die österreichischen Brüder, die förmlich stolz darauf sind, dass nie ein kriegshetzerisches Wort über ihre Lippen kam, waren die ärgsten Flaumacher, die Liebe gegen die Feinde predigten, um ihren Hass gegen die bisherige Staatsform, das Kaisertum dahinter zu verbergen. Fürwahr, ein würdiges Kleeblatt. Aber diese Kundgebungen gegen den Gewaltfrieden, gegen den Vernichtungsfrieden, sind überall nicht ernst zu nehmen. Sonst könnte nicht gleichzeitig so viel von der Versöhnung, von der Annäherung der feindlichen Völker die Rede sein. Sonst könnten sie nicht, wie zum Beispiel Bruder Bricht, den Feinden im selben Atemzug das Losungswort der Versöhnung zurufen. Die scheinbare Aufregung unserer Brüder Freimaurer wird daher auch von den Feinden nicht als vollwertig genommen. Sie wissen ganz gut, dass die Freimaurer der Mittelmächte derartige Proteste gegen den Gewaltfrieden zur eigenen Rückendeckung sehr, sehr notwendig haben und sehen darüber hinweg. Das große Not- und Hilfszeichen der deutschen Freimaurer blieb also in diesem Falle vollständig wirkungslos. All das bietet jenen, die schon während des Krieges den Vernichtungswillen der Feinde klar erkannt haben, nicht die geringste Überraschung. Dazu kommt, dass sich die Freimaurer der feindlichen Länder selbst in schärfster Weise gegen jede Milderung der Friedensbedingungen ausgesprochen haben. So zum Beispiel der Großkommandeur des Supreme Conseil von Belgien, Bruder Graf Coblet de Alviella. Ebenso der Großmeister des Großorients von Belgien, Bruder Magnette, welche an sämtliche Großlogen von Nordamerika ein Telegramm gerichtet haben, worin sie ersuchen, dem Funkspruch der deutschen Freimaurer keine Folge zu geben. Begründung? Die deutschen Freimaurer haben jede Eigenschaft verloren, die sie berechtigt, sich an den amerikanischen Freimaurer zu wenden. Das klingt etwas dunkel. Vermutlich soll damit die Enttäuschung ausgedrückt werden, welche die Weltfreimaurer über die deutschen Freimaurer empfanden, weil man sie im Ausland offenbar als geheime Verbündete betrachtete, von denen man mit Recht erwarten konnte, dass sie gleich zu Beginn des Krieges mit dem tyrannischen Kaisertum Schluss machen würden. Die siegreichen Freimaurer der Ententestaaten fügen aber ihrem ungeheuren Triumph über die niedergerungenen Mittelmächte noch den blutigsten Hohn hinzu. Es ist kein bloßer Zufall, dass die englische Freimaurerei just den 27. Juni 1919 für ihre Friedensfeier, die in Wirklichkeit eine Siegesfeier war, ausgewählt haben. Sie sagen es selbst. Es ist kein Zufall, denn der Tag war seit Monaten festgesetzt. Ja, warum denn gerade der 27. Juni? Oh, du dummer, einfältiger deutscher Michel, wann wirst du einmal zur Vernunft kommen? Weil am 27. Juni gerade 5 Jahre um waren, seit jenem Ereignis, das den Ausgangspunkt des Weltkrieges gebildet hat. Natürlich wird man dies nicht laut in die Welt hinaus posaunen. Aber die wissenden Freimaurer künftiger Jahrhunderte sollen aus diesem sichtbaren Zeichen entnehmen, dass der ganze Krieg ein Werk der Weltloge, ein ungeheurer Freimaurerkrieg war, um mit dem tyrannischen Kaiserstaaten aufzuräumen und die Weltrepublik in die Wege zu leiten. Der deutsche Michel begreift noch immer nicht. So möge er denn gefälligst selbst die Frage gewissenhaft und ohne jedes Vorurteil prüfen, warum denn die Unterzeichnung des deutschen Friedensvertrages gerade ausgerechnet am 28. Juni 1919 in Versailles stattfinden musste. Keinen Tag früher und keinen Tag später. Wenn ihm jetzt noch immer kein Seifensieder aufgeht, dann ist ihm nimmermehr zu helfen, dem dummen deutschen Michel. Fast will es scheinen, als hätten die ungarischen Freimaurer nur die Rolle der betrogenen Betrüger gespielt. Dem König von Ungarn wollten sie die Krone stehlen, um sie sich selbst aufs Haupt zu setzen. 5 Monate dauerte die jämmerliche Herrlichkeit, dann wurden sie von den Kommunisten abgelöst. Bruder Michel Karoly mit dem Wolfsrachen und dem silbernen Gaumen musste bei Nacht und Nebel die Flucht ergreifen und mit der Herrschaft der Brüder Freimaurer war es nun endgültig vorbei. König Karl hatte sich von den großmächtigen Herren Freimaurern einschüchtern lassen. Der knifflige Jude Bruder Bela Kuhn drehte den Spieß um und jaffte den Freimaurern selbst Angst und Schrecken ein. Bruder Bela Kuhn ist nach Angabe ungarischer Gewehrsmänner Freimaurer. Ob er Lufton, das heißt Sohn eines Meistermaurers sei, ließ sich bisher nicht endgültig feststellen. Richtig ist, dass es in Debrecen eine Loge gibt, die Haladas, der ein Dr. Bela Kuhn als Meister vom Stuhle vorsteht. Die angesehensten Brüder zog er nach bewährtem Muster als Geiseln ein, so den früheren Großmeister Bruder Arpad von Bokai, ließ sie aber dann, als man sich mit ihnen verständigt hatte, wieder frei. Überhaupt vertrugen sich in der Folgezeit Kommunisten und Freimaurer ziemlich gut. Die kommunistische Räteregierung hat zum Beispiel die von den Freimaurern eingeleitete Sammlung zwecks Errichtung eines Denkmales für den freimaurerischen Dichterbruder Andreas Adi selbst in die Hand genommen. Die freimaurerische Tageszeitung Wilak wurde das Organ des kommunistischen Volkskommissariats für Unterrichtswesen und dergleichen mehr. Dass das ungarische Großlogenhaus von den Kommunisten requiriert und von der Genossenschaft der Hausbesorger mit Beschlag belegt wurde, war zwar weniger erfreulich, aber trotzdem wurde diese Tat von der Wiener Freimaurerzeitung mit keinem Worte des leisesten Tadels begleitet. Ein Zeichen, dass man sich gefunden hatte. Die symbolische Großloge von Ungarn hat inzwischen einen weiteren Verlust dadurch erlitten, dass sich in Agram eine jugoslawische Großloge, Jugobliznjema, gebildet hat, an deren Spitze der Großmeister Bruder Adolf Mihalic steht. Der serbische Großorient hingegen, der sich bloß mit den Hochgraden beschäftigt, hat nach wie vor seinen Sitz in Belgrad und erstreckt seine Tätigkeit über Serbien, Kroatien und Slowenien. An seiner Spitze steht als souveräner Großkommandeur der Großmeister Georg Weifert, Großkanzler ist Bruder Jofa Alexejewitsch, beide in Belgrad. Endlich hat sich auch noch die Loge Sirius in Fiume von der ungarischen Großloge losgesagt und sich dem Großorient von Italien unterstellt. Diese Tatsachen bedürfen wohl keiner näheren Erläuterung. Sie zeigen, dass überall der nationale Gedanke in den Vordergrund tritt, nur bei den Deutschen nicht. Die sind und bleiben internationale Idealisten und richten mit ihrer Weltfremdheit das größte Unglück an.